Die Übertragung im Internet soll morgen um 18.15 Uhr beginnen. Der Facebook-Chef wird nicht vor dem versammelten Europaparlament sprechen. Zuckerberg soll den Spitzen der Parlamentsfraktionen Rede und Antwort stehen. Das sollte zunächst unter Ausschluss der Öffentlichkeit geschehen. Jetzt wird die Anhörung aber doch öffentlich stattfinden, bestätigte der Präsident des Europaparlaments Tajani. Brüssel hatte wochenlang versucht, Zuckerberg zu einer Aussage zu bewegen. Facebook wollte zunächst nur einen Spezialisten für Öffentlichkeitsarbeit schicken. Zuletzt wurde der Druck auf Facebook aber immer größer. Zuckerberg selbst sollte nach Brüssel kommen und nicht nur hinter verschlossenen Türen sprechen. Der 33-Jährige musste schon vor US-Politikern auftreten, ebenfalls öffentlich. Der Justiz- und Handelsausschuss des US-Senats nahm ihn in die Zange. US-Senator Dick Corbin fragte den Facebook-Gründer, ob es ihm leicht fallen würde, den versammelten Zuhörern zu verraten, in welchem Hotel er die vergangene Nacht verbracht hat. Zuckerbergs Antwort: No. Und der US-Senator bohrte weiter. Wenn Sie jemanden über Facebook kontaktieren, dann würden Sie doch auch nicht wollen, dass Unbefugte das mitbekommen. Ich denke, das zeigt genau, worum es geht, um den Schutz der Privatsphäre in einem Unternehmen, das von sich behauptet, Menschen zu verbinden. Dann die Aufforderung des US-Senators Kennedy an Facebook. Lassen Sie Ihre Anwälte, die $200.000 Honorar pro Stunde verdienen, neue Nutzungsbedingungen schreiben. Und zwar solche, die jeder Amerikaner versteht. Anlass der US-Anhörung wie auch der Anhörung in Brüssel ist der Datenskandal rund um die britische Politikberatungsfirma Cambridge Analytica, die Facebook in Schwierigkeiten gebracht hatte. Zuckerberg sagte den US-Politikern: Ich bin verantwortlich für das, was hier passiert ist. We didn't take a broad enough view of our responsibility, and that was a big mistake. And it was my mistake, and I'm sorry. EU-Politiker erwarten von Zuckerberg aber mehr als nur eine Entschuldigung. Vor allem Informationen darüber, wie viele europäische Nutzerkonten von dem Skandal betroffen sind. Weltweit sollen es 87 Millionen sein. Warum Zuckerberg seine Meinung geändert hat und auch in Brüssel die Öffentlichkeit nicht scheut, könnte mit seinen Erfahrungen in Washington zu tun haben. Während seines Auftritts dort kletterte die Facebook-Aktie deutlich nach oben. Zum Schluss gab es ein Plus von 4,5%. Der Kurs der Facebook-Aktie stieg auf $165. Seit fast 2 Jahren war das der höchste Zugewinn an einem Tag. Ein Kurssprung, der auch nach seinem Brüsseler Auftritt möglich sein könnte.